Das sind unsere Themen. Klares Votum gegen Spielhalle, Themenabende zu ADHS und VC-Damen mit erneuter Nullpleite. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Carolina Pfau. In die Räume der ehemaligen Bahnhofgaststätte wird keine Spielhalle einziehen. Das beschloss der Nienburger Stadtentwicklungsausschuss einstimmig. Ein potenzieller Mieter der Immobilie hatte einen entsprechenden Nutzungsänderungsantrag bei der Stadt gestellt, welcher nach dem jetzigen Stand genehmigt werden müsste, erklärte Klaas Biegers, Leiter des Sachgebiets Stadtplanung und Umwelt. Der Bebauungsplan soll das betreffende Areal als Sondergebiet ausweisen, dessen Nutzung Reisenden zugutekommt. Das Familienservicebüro des Landkreises Nienburg bietet heute einen Infoabend zum Thema ADHS an. Die sogenannte Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung ist keine Krankheit, die man eindeutig nachweisen kann. Weiteres zum Inhalt verrät Lutz Sommerfeld vom FSB. Da geht es in diesem Vortrag in der Lebensspanne vom Kind bis zum Erwachsenen. Also da geht es auch darum, wie kann man diese Krankheit halt erkennen. Es geht um Symptome und auch um Ursachen. Ja, wir haben als Referentin Frau Karin Lang, die ist Psychotherapeutin aus Bremen, ganz aktiv auch als Dozentin vom NIVT, die Norddeutsches Institut für Verhaltenstherapie. Und die haben wir engagiert, damit sie an dem Abend referieren kann. Beginn ist heute um 19.30 Uhr in der Grundschule Diepenau. Eine 94-Jährige wurde am Donnerstagnachmittag Opfer von falschen Polizeibeamten. Die Betrüger gaben per Telefon an, von der Polizei zu sein und ihre Bank überprüfen zu wollen. Daraufhin wurde die Seniorin aufgefordert, 20.000 Euro abzuheben. Bei ihr zu Hause in der Fritz-Heller-Straße in Nienburg erschien dann ein ziviler Beamter, der das Geld angeblich zur Überprüfung der Seriennummer mitnahm. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg zu melden. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Volleyballdamen des VC Nienburg kassierten am Samstag die nächste 0-3-Pleite. Auswärts beim ASV Senden kamen die personalgeschwächten Nienburgerinnen zu keinem Zeitpunkt in Punktenähe. Trainer Thomas Platner sucht Erklärungen. Ein, zwei von den Leuten, die dabei waren, stecken im Klausurenstress oder haben andere wichtige Sachen zu tun, sodass sie einfach nicht in Normalform war. Also ich würde sagen, keiner war bei 100%. Gerade der dritte Satz war leider sehr dunkel, macht keinen Spaß, wenn man da 3-18 hinten liegt. Es muss halt sein wie in einer guten Ehe, in guten und in schlechten Zeiten. Und wir sorgen dafür, dass am Sonntag gute Zeiten sind. Sonntag trifft Nienburg auf Kloppenburg. Der Rückstand auf den Tabellen 7. beträgt bereits 4 Zähler. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.